1. Dieser Psalm, der für den Musikmeister bestimmt ist, Word von David verfasst. 2. Why lange, Herr, wirst du mich weiterhin vergessen und den Angesicht vor mir verbergen? 3. Why lange muss ich täglich Schmerz und Kummer in meiner Seele ertragen, während mein Feind über mich triumphiert? 4. Blicke auf mich und erhör mein Gebet, Herr, mein Gott, schenk mir new Lebenskraft, damit ich nicht in den Tod versinke. 5. Denn ich mochte nicht, dass mein Feind behauptet, o heb mich besiegt, und mein Widersacher sich freuen, weil ich strokel. 6. Ich jedoch vertrau auf den Neid, und mein Haus jubelt über den rettend Hilf. Deshalb wird ich den Herrn preisen, weil er mir Guts getten hat.